Unser Sohn kam nicht durch einen Schlangenbiss ums Leben. Er starb an Dehydratation in einem aufgeheizten Auto. Zu keinem Zeitpunkt gab ich meiner Frau die Schuld daran, sie wäre ja um ein Haar ebenfalls ums Leben gekommen. Auch dem Hund, einem Bernardiner namens Cujo, gab ich keine Schuld, obwohl er unseren liegengebliebenen Ford Pinto unter sengender Sonne 3 volle Tage lang belagert hatte. Es gibt da diese Kinderbuchreihe von Lemony Snicket, deren Titel das Geschehen im Wesentlichen beschreibt, eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Dazu gehörte das Haus, vor dem unser Wagen die Panne hatte. Es war unbewohnt und lag weit ab von jeder menschlichen Siedlung. Zweitens der Defekt am Fahrzeug, das klemmende Nadelventil vom Vergaser, das jeder Automechaniker im Handumdrehen hätte reparieren können. Und schließlich der Hund. Er hatte Tollwut. Wenn Ted je einen Schutzengel hatte, so war der an jenem Tag im Urlaub. All das ist schon sehr lange her. Jahrzehnte. Ich ging zurück ins Schlafzimmer, schloss die Schiebetür und betätigte, sicher ist sicher, sogar die Verriegelung. Ich legte mich ins Bett und war schon fast weggedämmert, als ich von unten ein leises Quietschen hörte. Ich richtete mich kerzengerade auf und horchte angespannt in die Dunkelheit. Vor allem in der Zeit nach Mitternacht kamen einem mitunter Gedanken, die im hellen Tageslicht völlig lächerlich erschienen, aber nachts eine hohe Plausibilität besaßen. Ich wusste nicht mehr, ob ich die Haustür abgesperrt hatte, und nach der Begegnung am Morgen lag es irgendwie nahe, sich Ellie da unten vorzustellen. Ellie, die in Wahrheit viel verrückter war, als es Greg für möglich hielt, und die jetzt mit ihrem quietschenden Kinderwagen die Küche ansteuerte, wo sie eine große Tupperdose mit Haferplätzchen hinterließ. So etwa muss man sich das vorstellen. Und die bei alledem der festen Überzeugung war, ihre beiden Zwillingssöhne, immerhin seit 40 Jahren tot, säßen immer noch putzmunter in dem Buggy. Quietsch, Pause, quietsch, Pause. Ich sah sie förmlich vor mir, sah sogar Jake und Joe, weil sie die beiden ebenfalls sah, und nur weil ich am Ende doch nicht sie war, sah ich auch, dass sie tot waren. Die fahle Haut, der glasige Blick, die Schwellungen an Beinen und Fußgelenken, weil das die Stellen waren, wo die Schlangen sie gebissen hatten. Natürlich alles Unsinn, das war mir schon damals klar, als ich aufrecht im Bett saß, das geraffte Laken im Schoß, und dennoch. Quietsch, Pause, quietsch. Ich knipste die Nachttischlampe an und ging zur Tür, indem ich mir einredete, dass ich keine Angst hätte. Ich schaltete das große Licht an und langte anschließend blind durch die Tür, um auch noch die Deckenspots über der Galerie einzuschalten. Dass dabei jemand nach meiner Hand greifen könnte, verdrängte ich nach Kräften. Auch wollte ich keinesfalls schreien, falls doch. Ich ging dann bis etwa zur Mitte der Galerie, wo ich nach unten in den Wohnbereich schaute. Niemand da. Natürlich nicht. Aber ich hörte, wie die ersten Salven des Gewitterregens gegen die Erdgeschossfenster prasselten, und noch etwas hörte ich, und zwar sehr deutlich. Quietsch. Pause. Quietsch. Pause. Ich hatte vergessen, den Deckenventilator auszuschalten, das Quietschen kam daher. Tagsüber war es mir gar nicht aufgefallen. Der entsprechende Schalter befand sich am oberen Treppenabsatz. Ich drückte ihn und der Ventilator kam mit einem finalen Quietschen zum Stillstand. Ich ging wieder ins Bett, ließ die Nachttischlampe aber heruntergedimmt an. Ob ich in jener Nacht noch weitere Träume hatte, weiß ich nicht. Zumindest konnte ich mich tags darauf an nichts weiter erinnern.